fließen, Gedanken fliehen, Sorgen zerfließen in deinem Schlummer und aller Kummer schwindet mit dem letzten Abendlicht. Bis der neue Tag anbricht. Hör dich im Traum noch leise lachen, ich werde deinen Schlaf bewachen, dass dir nichts geschieht, niemand dir uns sieht. Schlaf, schlaf, schlaf ein bei meinem Lied. Schlaf, schlaf, schlaf ein. Der Buch fing den Kopf unter dem Flügel, schläft schon und Wolken sind über die Hügel heraufgezogen. Ein Regenbogen leuchtet purpurgrün. Für dich und mich allein, nur für dich und mich allein. Es ist still, nur sanftes Rauschen vom fertig wild und schweigend Lauschen. Wind in den Bäumen möchte jetzt träumen, leise atmen, so. Ich lasse es nur.